We're all living in America, America, it's wunderbar. We're all living in America, America, America. We're all living in America, America, it's wunderbar. We're all living in America, America, America. Wenn ihr Tänzer will ich wurden, auch wenn ihr euch alleine trägt. Lasst euch ein wenig kontrollieren. Ich zeige euch, wie's richtig geht. Wir bilden ein Leben rein. Die Freiheit steht auf allen Geigen. Musik kommt aus dem Weißen Haus. Und von Paris geht mit ihm aus. We'll be right back. Alza. You have me to fuck.